Jetzt hören wir postwendend eine Sendung über die US-amerikanische Band Dead Moon, die in diesem Sinne schon eine Weile nicht mehr existiert, nämlich seit 2006. Die hatte sich 1987 gegründet in Portland, Oregon und hat dann bis 2006 durchgehalten. Danach in anderer, bisschen anderer Besetzung hat sie noch unter dem Namen Pierced Arrows existiert. Im Grunde war die Band eben das Projekt von Fred Cole und Tootie Cole, einem Paar da aus Portland, Oregon, das schon sehr viel länger aktiv war, nämlich schon seit den 60er Jahren. 1964 hatte Fred Cole schon eine erste Single rausgebracht und hat dann mit seiner Spät-60er Band Lollipop Shop auch seine dann spätere Frau Tootie kennengelernt und die haben dann auch zusammen sehr viel Musik gemacht und auch im Gesang wurden sie irgendwie ein herzzerreißendes Duett sozusagen. Und die Gruppe Dead Moon, wie gesagt, hat sich dann 1987 aus dieser Konstellation herausgebildet. Vorher gab es schon ein anderes, punkigeres Projekt, nämlich The Rats, was wir dann später auch noch hören werden. Das hat sich schon 1980 in Portland gegründet. Und so richtig los ging es dann mit Dead Moon 1988. Da kam die erste Platte In the Graveyard nämlich heraus. Und davon hören wir erstmal ein Stück, nämlich Can't Help Falling in Love. Dead Moon von ihrer Platte In the Graveyard 1988 war das und in Deutschland waren sie dann auch viel unterwegs. Ich habe sie auch nochmal hier in Leipzig gesehen mit ihrem späteren Projekt Pierced Arrows haben sie hier gespielt im Leipziger Süden und wir gehen jetzt nochmal weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich zu dem Projekt The Rats. Das gab es schon vor Dead Moon und zwar von 1980 bis 1984 ebenfalls in Portland, Oregon und da hören wir mal das Stück Working Class. Metal with poise. the faceless ones. We are the working class. We are the working class. We are the working class. Hey! No need to see my girls, only empty holes. Now face the war, no chance at all. The Working Class of Portland, Oregon, The Rats waren das, die Vorband sozusagen vor Dead Moon, bevor Dead Moon in Existenz kam, 1987. Und bei Dead Moon machen wir eigentlich auch weiter jetzt, nämlich nochmal auf der In the Graveyard, die erste Platte, I Hate the Blues, ein großartiges Stück, das letzte auf der Platte. Stranger than my way, turn me like a page. came back, never saw I came here looking through colored blinds. Careful, don't miss me, going out easy, socially. Ja, mal wieder ein Lied über eine falsche Abzweigung. Dead Moon waren das. I'm Out 9. Und weiter geht's mit einer Dead Moon Night. Eben auch ein bisschen das Band-Logo illustrierenden Totenkopf in einem Viertelmond. Yeah. Ja, die Dead Moon Night. Man muss diese Gruppe einfach mal gesehen haben in den 90er Jahren auf einer Bühne. Von der Unknown Passage war das und wir machen auch da in der Nähe weiter mit dem Stück Kicked Out von der 13 of my Hook. Die kam dann kurze Zeit später. Kicked out, kicked in, I can't open the door. Vielleicht mal eine Gelegenheit, auf die Texte von Dead Moon zu blicken mit diesem Lied. Als ich 16 war, wurde ich aus der Schule rausgeschmissen. When I was 16, I was kicked out of school. They couldn't dig my antisocial attitude. Sie konnten nicht klargekommen mit meiner antisozialen Attitüde, mit meiner Einstellung. Als ich 20 war und nach einem Job gesucht habe, haben sie mir gesagt, Junge, dein Haar ist zu lang und die Dinge haben sich nicht geändert die ganze Zeit. Ich bin immer noch ein Alleingänger, ohne viele Freunde, rausgeschmissen, eingetreten. Ich kann die Tür nicht öffnen. So ungefähr geht das dann immer weiter. Dead Moon, großartige Texte, die man auch noch nachlesen kann, übrigens im Internet auf der Seite Digital Zone, Dead Moon. Das ist so ein Blog, der sich ein bisschen aus einer Fan-Perspektive den Dead Moon angenähert hat. Und wir machen da an der Stelle auch weiter mit Klassikern. A Fix on You war auf jeden Fall auch ein großer Klassiker von der Stranded in the Mystery Zone. Yeah. Dead Moon live in Villa 65 met It's Okay. En op dit moment komen drummer Andrew Loomis en het echtpaar Fred en Tootie Cole, respectievelijk zanger, gitarist en bassiste, bij mij aan tafel zitten om elkaar te interviewen. Fred, sit down. Tootie? It's coming. Andrew? Where do you want us? Over here? Here, at the table. Yeah. Bonk, bonk, bonk. And as last, Andrew, please, you all prepared two questions for each other. Who wants to start? I didn't do my homework. You didn't do your homework? Okay, well, I'll start then. Okay. Tootie. Okay. Andrew. Here. Because I know you want to go first. Okay. I'd just like you to share with the listening audience what the family aspect of Dead Moon means to you, because it's a little bit different than for Fred and I, obviously. The family part? Yeah. It's probably the only family I got. That's about it. That's it? That's it. You're not going to be elaborate tonight, okay? No. I took the wrong drugs. No, it's good. It's good. It keeps me there. I think so, too. The other thing I don't think a lot of people realize, and I've always wondered about this myself, is that you're the one that came up with the idea of the bottle and the candle. No, we had the candle. And I always have the bottle. I'm curious as to, because I can't remember now, it's been so far back, it seems like it's always been there, but I know there was a point when it wasn't. I'm curious if you can remember when you started that and what made you think of it. There was a hole in the bottle. In the drum, sorry. It looked like it fit, so I put it in there. And then I had a candle on the front of the drum for a while. And Weed That's was right. doing something, and he set it on top of there. And Fred goes, oh, leave it. That's lucky. Yeah. Family affair. Everything's okay. Fucking lucky to Fred. Cool. Bad luck is lucky for Fred. And when was that? Oh, the first tour? First tour. Oh, okay. Let me interrupt. Dit gaat dus over de kaars in de Jack Daniels fles die altijd op het drumstel van Andrew Loomis staat. Okay, go on, Tootie. That's my two questions. Okay, who's next? Fred? This is for Tootie. Okay. So, if, actually, it's for both of you, so you can both think about this, okay? If Dead Moon wasn't, if we weren't in, you know, if Dead Moon that wasn't a band, in other words, this you weren't playing in this band, and this wasn't a band that you could play in, period, is there a band out there, or what band out there would you want to be playing in right now that's happening, that's a band that's together? Oh, God. Do you want to be playing in an older band that's already been established, or a new band that's just coming out, or what, you know? Man. Beast of Bourbon. Yeah, that's a good choice for you. That would work. Oh, Beast of Bourbon. Beast of Bourbon. I don't know. If I wasn't playing in this band and had no chance to, what I'd probably do, rather than want to play bass in a different band, would be to what I'll probably ultimately do, which is sing in a country western band. Okay. That's what I do. Yeah, no, honestly. I'm curious, yeah. Yeah. Cool. You have another question, Fred? Let's see, I was trying to think of, Andrew can ask a question now, because I don't think if there's anything else I was thinking about. Okay, one for you. Okay. If I had two chickens in a bag, and I asked you how many were in there, and I said I'd give you both of them if you answered right, how many would you say? I'd say four. You knew the answer. So he's good at puzzles, you know that. for you, Fred, The one thing that always comes to my mind every time that we do Poor Born, okay, off this latest album, right, is that it's kind of the Fred Cole story in 2:30. What do you think about that? You figure it kind of covers your life, or is it just the first part? It kind of covers where I'm at right now, up to this point, I think. I can't remember what the last verse is. Yeah. Woman still drives me crazy. Time has come to pay. älteres Stück, Time Has Come Today von der Unknown Passage aus dem Jahr 1989. Wir gehen jetzt aber nochmal ein Stück vor, wie wir überhaupt immer hin und her springen. Das Lied It's Okay ist auf jeden Fall einer der ganz großen Hits von der Crack in the System. Die war dann, glaube ich, 94 oder so. Take a different man. I can't protect you like before. Just let me on my hand. But it's okay. It's okay. We all seen better days. It's okay. It's okay. You don't have to run and hide away. It's okay. Yeah, it's okay. Okay, okay, okay. It's okay. I could light the path that leads to a life of no mistakes. Hold you from the dead and be done the living out of safety seems to take. I remember still the child, still the child and you only yesterday. It was easy to break through. Had to kiss the pain, had to kiss the pain. It's okay, wir springen nochmal zurück zu den Rats. Wie gesagt, so eine Vorgängergruppe, Art von Dead Moon. Und das wurde jetzt auch wieder veröffentlicht, The Rats, die Platte In a Desperate Rat heißt die. Genau, und da haben wir jetzt nochmal ein Lied von My Tragedy Behind. Wie gesagt, in ähnlicher Besetzung. I never learned. city limits marker of an unfamiliar town. With my head slightly bent, I can see it in the lights. immer noch Dead Moon von der Crack in the System. Das war, glaube ich, 94 oder so. Das Lied Unknown Passage, auch etwas ruhiger schon und auch recht lang mit 6 Minuten 3 Sekunden für Dead Moon-Verhältnisse, die sich sonst doch eher an den 2-Minuten-Song gehalten haben, der auch besser auf so eine Single draufpasst, den sie auch gehuldigt haben, diesen Single-Schallplatten. Und ja, wir machen trotzdem unverzagt weiter und mit Streets of Despair. warum tötest du mich? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, die hier Dead Moon verhandelt haben auf der Crack in the System. Und da ungefähr geht es auch weiter. Machen wir weiter mit Pain for Pretty, ebenfalls von der Stranded in the Mystery Zone. Nicht ebenfalls, aber immerhin. Ich verabschiede mich jetzt aus dieser Sendung. Als nächstes hört ihr die Persona non grata, die sich ebenfalls wieder in sehr interessante Gefilde begeben wird heute Abend. Das verspreche ich.